И Иисус говорит: «Я пришел, чтобы жизнь имели». Jesus hat gesagt: «Ich bin gekommen, damit alle Leben haben». Leben. Leben. Говорит, я жизнь. Er sagt: okay. «Ich bin das Leben». Okay? Он очень серьезно берет монополию. Also er nimmt diese Monopolstellung ein. Он говорит: «Я жизнь». Er sagt: «Ich bin das Leben». Кто хочет иметь жизнь, пусть приходит ко мне. Wer das Leben haben will, muss zu mir kommen. И он говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь». Er sagt: «Ich bin gekommen, damit alle anderen Leben haben». И добавляет еще. Und tut noch dazu. И имели с избытком. Und das im Überfluss haben. Im Überfluss. Im Überfluss. Мне нравится wow, это слово. Das gefällt mir, dieses Wort. Избыток. Also der Überfluss an sich. Когда есть избыток, можно давать. Also wenn man Überfluss hat, dann kann man geben. И давай мы прочитаем это Иоанна 10:10. Und lass uns das mal lesen, das ist aus Johannes 10:10. Перед этим Иисус тоже что-то сказал. Also davor hat Jesus auch etwas gesagt. Der Dieb, вор, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. А я пришел, чтобы дать жизнь. Okay? Aber ich bin gekommen, um das Leben zu geben. Смотри, Иисус, он противопоставляет. Schau her, Jesus tut das gegenüberstellen. Я очень рад, что вот эти слова Иисус сказал. Ich freue mich sehr, dass Jesus diese Worte gesagt hat. А не политики. Und nicht die Politiker. Когда политиков у них выборы, они начинают говорить: «Я дам вам жизнь, когда вы меня выберете». Denn Politiker sagen, wenn es zur Wahl kommt, immer: «Ich gebe euch, wir geben euch das Leben». Überfluss, wir geben das euch im Überfluss. Но Иисус не политик, кто понимает? Aber Jesus ist kein Politiker, wer versteht es von euch? Это не бла-бла-бла-бла-бла. Das ist nicht nur einfach leeres Bla-Bla-Bla. Amen. Amen. Если он говорит, он это знает, он делает. Also wenn er das sagt, dann weiß er es auch und er tut es auch. Иисус не умеет говорить бла-бла-бла, как Also мы. Jesus kann nicht dieses Bla-Bla-Bla einfach so reden. Amen. Amen. Okay. И вот, если он здесь сказал, он это дает. Und wenn er das hier gesagt hat, dann gibt er das auch. И он говорит: «Я пришел, и я уверен, что Иисус пришел не зря». Also er sagte: «Ich bin gekommen, und ich glaube daran, dass Jesus nicht umsonst gekommen ist». Он сказал: «Я пришел, чтобы». Er sagt: «Ich bin gekommen, um». Если он пришел, чтобы. Also wenn er gekommen ist, um. Что он хочет делать? Was will er denn machen? Дать жизнь с избытком. Also das Leben im Überfluss zu geben. И я верю, что Иисус пришел не зря. Und ich glaube, dass Jesus nicht umsonst gekommen ist. Что он достиг своей цели. Dass er sein Ziel erreicht hat. Что он дал жизнь. Dass er das Leben gab. И жизнь с избытком. Und auch das Leben im Überfluss. И многие попали в эту жизнь. Und viele sind in dieses Leben reingeraten. Но многие и не попали еще. А manche sind leider noch nicht dazu gekommen. И Иисусу очень жаль. Und Jesus bemitleidet solche Menschen. Ему их очень еще жаль. Also Jesus bemitleidet solche Menschen так noch. Так как он именно для этого и пришел. Weil er genau deswegen gekommen ist. Чтобы ты, я, мы все имели жизнь с избытком. Damit du, ich und wir alle ein Leben im Überfluss haben. Твои друзья, соседи, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Verwandten. И он при этом не отделяет духовное от физического. Und dabei trennt er nicht das Geistige, also von dem das Geistliche von dem Physischen. Не отделяет. Also er trennt das nicht voneinander. Мы так хорошо отделяем все. Also wir machen das sehr gut, да. Alle. Нам важно его дух, чтобы спасен был. Also für uns ist das wichtig, dass unser Geist gerettet ist. Абсолютно верно. Das ist absolut wahr. Дух должен быть спасен. Der Geist soll gerettet werden. Но ты не только дух. Aber du bist nicht nur Geist. Amen. Amen. Духов здесь нету, слава Богу. Also es gibt hier keine Geister, Gott sei Dank. Здесь люди. Amen. Also hier sitzen Menschen. Amen. Amen. И вот у тебя есть и дух, и душа, и тело. Also du hast Geist, Seele und ein Körper. И вот это полнота и цельность. Und das ist die Fülle und das ist die der Schatz. И во все три сферы твоей жизни Бог хочет дать избыток. Und in all diese drei Sphären von dir will Gott einen Überfluss geben. Не только в твой дух. Also nicht nur in deinen Geist hinein. Ты спасен, все. Oh, du bist jetzt gerettet und das. Не важно, что с тобой дальше будет. Und es ist unwichtig, was mit dir weiterhin passiert. Nein. Иисусу очень важна твоя душа. Also Jesus ist wichtig, deine Seele. И твоя физическая жизнь. Und auch dein physisches Leben. Amen. Amen. Иисус, он хочет, чтобы человек во всем был счастлив. Und Jesus will, dass der Mensch in allem glücklich ist. Но люди, которые не видят эту вещь, они говорят часто: «Это только духовно». Und die Menschen, die das Ganze nicht so begreifen, die sehen oftmals nur dieses Geistliche, das Geistliche. Только духовная жизнь. Also sie sehen nur die geistliche Sphäre. И тогда получается, вот такие христиане, они духовные великаны. Und dann kommt das dazu, dass es solche Christen zu großen geistlichen Riesen werden. Geistliche Riese. Но душевные карлики. Aber seelische Zwerge. Zwerge. Душевные такие маленькие Also seelische, so klar, ganz kleine Menschen. Знаешь, Zwerge, да, такие? Kennst du Zwerge? Oh, такие маленькие, они вроде взрослые, но маленькие. Also die sind erwachsen, aber doch sind sie klein. И вот когда душа вот такой маленький карлик. Und wenn die Seele so ein kleiner Zwerg ist. А человек говорит, я духовный. Und der Mensch sagt, ich bin so geistlich. Я могу демонов изгонять. Ich kann die Dämonen austreiben. Я больных буду исцелять. Ich werde die Kranken heilen. Но при этом он сплетничает. Aber dabei lästert er rum. О, это проблема. Oh, das ist ein Problem. Понимаешь? Verstehst du? Огромная разница. Es ist ein Riesenunterschied. Душа маленькая. Die Seele ist so klein. А дух говорит, я такой сильный. Und der Geist sagt, ich bin so stark. Иисус знает, что человек не будет счастлив, если у него ни дух, ни душа, ни тело не находится на этом уровне высоты. Und Jesus weiß ganz genau, wenn der Mensch, bei dem Mensch die Seele, der Geist und der Körper nicht auf gleiche Ebene, auf diese großen Ebene befindet, dann wird er nicht glücklich. Потому что ты это цельная личность. Denn du bist eine vollkommene Persönlichkeit, eine ganze, genau. Nicht vollkommene. Еще не vollkommen. Also du bist noch nicht vollkommen, also ganze. Noch нет, nicht. Ты vollkommen, я не vollkommen. Also du okay. bist vollkommen, ich noch nicht. Вот, но мы должны быть цельные. Also wir müssen ganz sein. Цельные, okay. Wir müssen ganz sein. И дух, и душа, и тело. Wie Geist, so Seele, so auch der Körper. Пусть они будут на уровне. Sie sollen alle auf einer Ebene sein. Сегодня масса людей, они вроде душевно выглядят классно. Weißt du, heute sehen viele Menschen aus, dass sie so gut aus, also seelisch. Душевно у них все хорошо. Also seelisch ist bei ihnen alles okay. У них есть друзья. Sie haben Freunde. Работа. Sie haben einen Job. Они дома развлекаются. Also sie vergnügen sich zu Hause. Они ездят в отпуск. Sie fahren in Urlaub. Но духовно они мертвы. Aber geistlich sind sie tot. У них нет абсолютно контакта с небом. Sie haben absolut keinen Kontakt mit dem Himmel. Они не знают, для чего они живут. Sie wissen nicht, wozu sie überhaupt leben. Куда они идут после смерти? Wohin sie nach dem Tod gehen? И когда они на кладбище, это все, это для них конец. Und wenn sie auf dem Friedhof sind, dann ist das für sie Schluss. Ende, aus. Also 1,5 Meter unter der Erde ist alles aus. Das ist ein Leid, ein Unglück. Denn der Mensch ist anfällig. Oder? У него проблема, Mangel. Also der hat einen Mangel. Он не видит свою жизнь целиком. Also er sieht sein Leben nicht als Ganzes. Он не понимает вечности. Er begreift die Ewigkeit nicht. Он живет на уровне животного. Also er lebt auf der Ebene eines Tieres. Как будто вот я жил, умер, все, похоронили. So ungefähr, ich lebe, und dann werde ich begraben und das ist aus. Лопух вырос на могиле и все. Und es ist eine Blume aufgewachsen auf dem Grab und es ist mein Erbschaft. Другие люди, они успешны в своей физической жизни. Nein, es gibt auch Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem physischen Leben. Физическое, also Business. Also physisch, Business. Дом. Die haben ein Haus. Villa. Die haben eine Villa. Okay. Жена, две любовницы. Ehefrau, zwei Nebenfrauen. Все also, классно. Alles ist gut. Но знаешь, душа. Aber weißt du, die Seele. И они сидят, и вот им надо клоуна какого-то. Weißt du, und so sitzen sie und sie brauchen immer einen Clown vor sich. И один клоун говорит вот. Und der Clown sagt. Есть такая история. Also es gibt eine Geschichte, der sagt. Пришел один человек. Der kam ein Mensch zum Psychiater. И говорит, доктор, у меня депрессия. Und sagt, Doktor, ich habe eine Depression. А он говорит, я понимаю. Er sagt, ich verstehe. Ну, вам надо сходить куда-нибудь повеселиться. Also sie müssen irgendwo hingehen und sich vergnügen. У нас сейчас как раз гастролирует клоун один. Also bei uns ist jetzt gerade tritt ein Clown auf. Сходите к нему. Also geht er mal dahin. Und vergnügt euch mal. Er sagt, Doktor, kann ich nicht. Wieso? Warum? Denn ich bin dieser Clown. Weißt du, oftmals genau diese Clowns, die brauchen oftmals mehr Gott. Denn die Seele braucht das. Okay. И вот тебе важно и дух, и душу, и тело иметь на одном уровне. Also für dich ist es wichtig, den Geist, die Seele und den Körper auf einer Ebene zu haben. Мы христиане, мы любим дух. Also wir als Christen lieben den Geist. Но часто забываем душу. Aber oftmals vergessen wir die Seele. Не умеем строить отношения с людьми. Wir sind nicht fähig, die Beziehungen mit Menschen zu bauen. Иногда. Manchmal. Бывает такое, да? Manchmal passiert sowas. Ты замечаешь конфликты какие-то. Also du bemerkst Konflikte. И люди, они имеют свои проблемы. Und die Menschen haben ihre Probleme. И Иисус же говорит, und Jesus sagt, я пришел, чтобы имели жизнь. Und ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. И жизнь с избытком. Und das Leben im Überfluss. Если ты говоришь, что ты духовный, wenn du sagst, dass du geistlich bist, тогда заботься о своей душе. Dann solltest du über deine Seele dich sorgen. Amen. Amen. Умеешь ли ты строить отношения? Kannst du denn die Beziehungen bauen? Умеешь ли ты прощать? Kannst du denn vergeben? Умеешь ли ты хранить верность? Kannst du denn die Treue halten und bewahren? Это говорит о сильной душе. Das spricht über eine starke Seele. Красивая душа. Über eine schöne Seele. Достойная душа. Eine würdige Seele. Okay, это okay? Так важно. Das ist so wichtig. И Иоанн говорит. Und der Johannes sagt. Он пишет нам и говорит. Er schreibt uns und sagt hier. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Also ich bete darüber, dass du in allem wachsam bist. Чтобы ты преуспевал. Dass du erfolgreich bist, dass du Erfolg hast in allem. Чтобы ты преуспевал во всем. Dass du in allem Erfolg hast. Как преуспевает душа твоя. Wie deine Seele Erfolg hat. Душа должна иметь успех. Er sagt, die Seele soll erfolgreich sein. И только тогда ты счастлив. Und erst dann bist du glücklich. Erst dann bist du glücklich. Amen. Amen. Когда у тебя во всех сферах есть этот достаток. Wenn du in all diesen Sphären diesen Überfluss hast. Когда у нас в одной сфере у нас недостаток. Wenn wir in einer Sphäre einen Mangel haben und in der anderen Sphäre ist Plus, dann ist der Mensch unglücklich. Der wird kein Glück haben. Aber es gibt eine Fülle in allen Amen. Sphären. Amen. Und Jesus ist genau deswegen gekommen. Und wenn er dafür gekommen ist, dann will ich dorthin gelangen. Also in diese Fülle hinein. Also ich beobachte die Menschen, die dorthin reingelangt sind, die sind schon vor mir. Я на них ориентируюсь. Und ich orientiere mich an ihnen und ich schaue auf sich. И пытаюсь auf догнать. Sie und versuche sie aufzuholen. И таких, кстати, всегда больше. Und solche sind übrigens nebenbei gesagt noch sind mehr. Все израильтяне вышли из Египта. Also alle Israeliten sind aus Ägypten rausgezogen. И это наш пример. Und das ist unser Beispiel. Они все вышли из Египта. Sie sind alle raus aus Ägypten. Все прошли сквозь Красное море. Alle sind durch das Rote Meer durchgegangen. Но цель была у них не пустыня. Aber das Ziel war bei ihnen nicht die Wüste. А обетованная земля. Sondern das verheißene Land. Жизнь с избытком. Sondern das Leben im Überfluss. Amen. Amen. Но почему-то они застряли в пустыне. Aber aus irgendeinem Grund sind sie stecken geblieben in der Wüste. И написано, почему они не сохраняли веру. Und es steht geschrieben, warum sie haben ihren Glauben nicht bewahrt. Не сохранили эту веру. Sie haben diesen Glauben nicht bewahrt. Люди начинают хорошо. Die Menschen fangen gut an. Большинство из моих друзей христиан. Also die meisten von meinen Freunden Christen. Они классно начинают. Sie fangen gut an. Обычно так. Also gewöhnlich ist es so. Мы врываемся просто в Царствие Божие. Also wir brechen einfach so in das Reich Gottes hinein. Мы горячие. Wir sind hitzig, wir sind leidenschaftlich. Мы хотим служить. Wir wollen dienen. Потом появляется пустыня. Dann kommt dann ist die Wüste vor dir. Dann kommt das zum Murren. Sag mit mir bla bla bla. Sag nicht bla bla bla. Amen. Das ist richtig, dass du es nicht sagst. Und dann fängt das an, alles im Bach runterzugehen. Und dann plötzlich stirbt der Mensch in der Wüste, ohne den Überfluss zu erreichen. Obwohl Gott uns trainiert wie in einem Fitnessstudio. Aber dafür muss man in diesen Fitnessstudio gehen. Amen. Willst du erreichen, dann solltest du in den Fitnessstudio gehen. Und er trainiert sie 40 Jahre lang. Und sie wollen nicht trainieren. Gib uns die Manna, gib uns Fleisch und mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine geistlichen Muskeln. Und als sie diese Jungs aus dem verheißenen Land getroffen haben, die sind feige geworden. Die sind feige geworden, weil sie vorher nicht trainiert haben. Wüste ist gut, meine Freunde. Иногда очень важно получить какой-то стресс. Manchmal ist es wichtig, irgendeinen Stress zu bekommen. Also, dass man wieder wieder zu sich kommt, dass man wieder lebendig wird. Also stell dir vor, wenn ein gesunder Mann 30 Tage auf der Couch liegen würde. Es ist so gut. Man muss nichts tun. Alles ist da. Man muss nicht arbeiten gehen. Was wird nach 30 Tagen passieren? Желе, да? Also es kommt, er wird zu einem Gelé. Он, наверное, даже встать не сможет с дивана. Er wird wahrscheinlich auch von der Couch nicht einmal absteigen können. Потому что у него атрофировали все мышцы. Weil seine Muskeln werden alle atrophieren alle. Как важно иметь напряг. Und deswegen ist es so wichtig, diese Anstrengung zu haben. Утром встал. In der Früh stehst du auf. Побежал. Und dann joggst du. Или что-то там еще сделал. Oder machst noch irgendwas. И уже такой энергичный в день. Und schon startest du energisch in den Tag hinein. Amen. Вот это твоя задача, моя задача. Und das ist deine und meine Aufgabe. Храни свой дух fit. Also bewahre und bewahre deinen Geist in fit. Amen. Надо иногда вставать с дивана. Also manchmal muss man von der Couch aufstehen. С этого духовного дивана, на котором. Von dieser geistlichen Couch. Хотя там так хорошо. Obwohl dort dir so gut geht. На самом деле там плохо. Aber tatsächlich geht es dir sehr schlecht dort. На диване плохо. Also auf der Couch ist schlecht. Ist schlecht. Amen. Amen. Also steh auf und geh in das Leben hinein. In das Leben hinein. Amen. Amen. И вот мы идем сегодня ко Христу. Und so kommen wir heute zum Kreuz. Иисус ведет нас в избыток. Jesus führt uns in den Überfluss hinein. Через крест. Durch das Kreuz. Крест – это дверь. Kreuz ist eine Tür. Это не какой-то вот такой, знаете, значок «Я христианин». Das ist nicht irgendein Abzeichen, wo zeigt, ich bin ein Christ. Крест – это дверь. Denn das Kreuz ist eine Tür. Скажи «дверь». Sag mit mir eine Tür. Tür. Eine Tür. Слушай, это дверь. Hör zu, das ist eine Tür. Через нее надо пройти. Und durch sie musst du durchgehen. Не рядом. Also nicht nebendran, в нее. Sondern in sie hinein. Крест – это дверь. Denn das Kreuz ist eine Tür. И там вот, когда ты заходишь, там надо все снимать. Und dort, wenn du da rein oder hineingehst, dort muss man alles ausziehen. Ты не можешь залезть в эту дверь со своей шубой. Also du kannst in diese Tür nicht mit deinem Pelzmantel sich reinzwingen. Этот Пельцмантель такой толстый. Dieser Pelzmantel, der so dick ist. Называется «Я». Der heißt «Ich». Ich. Ich. So, этот Пельцмантель надо скинуть. Also diesen Pelzmantel solltest du abwerfen. Да, Иисус говорит, проходи через крест. Und Jesus sagt, geh durch das Kreuz hinein. Но мне плохо. Aber mir geht schlecht. Я сегодня не хочу вообще молиться. Ich will überhaupt nicht beten. Снимай свою шубу. Also zieh deinen Mantel aus. Положи ее рядом с этим крестом. Und leg sie neben dem Kreuz hin. И заходи в крест. Und geh hinein in das Kreuz hinein. Зайди в крест. Geh in das Kreuz hinein. На той стороне избыток. Denn auf der Seite, auf der anderen Seite ist der Überfluss. Там есть избыток. Also dort gibt es den Überfluss. Нам важно пройти через крест, чтобы получить избыток. Weißt du, es ist wichtig für uns, durch das Kreuz hineinzugehen, um den Überfluss zu bekommen. Мы не можем получить избыток в своем каком-то вот «я». Also wir können nicht in unserem irgendeinem den Überfluss bekommen. In diesem Ich. Вот меня обидели. Also man hat mich beleidigt. Или наоборот. Oder umgekehrt. Я такой гордый, могу сказать всем, как себя вести, что also говорить. Also ich bin so stolz, wo ich mir erlauben kann, jedem zu sagen, was er zu tun hat und zu lassen. Я буду обо всех судить. Ich werde über alle richten. Избыток никогда не придет в жизнь такого человека. Wird der Überfluss in so ein Leben niemals reinkommen. Нам нужно снять «я». Wir müssen unser Ich ausziehen. И тогда получишь избыток. Und dann wirst du den Überfluss bekommen. Как красиво. Es ist so schön, когда у тебя и у меня есть этот избыток. Wenn du und ich so diesen Überfluss haben. Тогда легко прощать. Dann ist es sehr einfach zu vergeben. Легко рот закрыть. Es ist einfach, seinen Mund zu halten. Легко подумать. Es ist einfacher, nachzudenken. Услышать. Zuzuhören. Помолиться. Zu beten. Поразмышлять. Nachzudenken. Обнять. Jemand zu umarmen. Легко. Es ist leicht. Избыток. Der Überfluss. Когда у тебя есть 500 евро, wenn du 500 Euro hast, и тебе всего лишь 50 евро просят, und man bittet dich nur um 50 Euro, ну, 10%, also 10%, это не так сложно. Dann ist das nicht so schwierig. Но когда у тебя 50 евро, aber wenn du 50 Euro hast, а у тебя просят 500, und man braucht 500, man bittet bei dir um 500, извини, dann tut mir leid. Понимаешь? Мы даем, когда у нас есть избыток. Also wir geben dann, wenn wir einen Überfluss haben. Охотно даем. Und wir geben das gerne. И многие люди, они не имеют стабильности. Und viele Menschen haben keine Stabilität. Вот избыток – это стабильность. Denn der Überfluss bedeutet Stabilität. Но когда люди пробуют одни отношения, потом другие. Schau her, wenn die Menschen zuerst eine Beziehung durchprobieren, dann die zweite, третье, dann die dritte, четвертое, dann vierte. И они везде ищут, ищут, ищут. Und überall suchen sie. Знаешь, от добра, говорят, не ищут другого. Weißt du, man sagt, von dem Überfluss, von dem Guten, sucht man nicht nach dem anderen. Amen. Amen. Многие едут в какую-то страну в ожидании лучшего. Also manche fahren in ein anderes Land in Erwartung von etwas Besserem. Они хотят что-то лучше. Sie wollen etwas Besseres. Пробуют какие-то новые отношения. Sie versuchen neue Beziehungen. Потому что думают, что есть что-то лучшее. Denn sie denken sich, es gibt etwas Besseres. О, у меня сейчас не самое лучшее, а там есть лучше. Also bei mir ist jetzt nicht das Beste, aber dort gibt es das Bessere. Им кажется, что там лучше. Also sie denken so, dass es dort besser ist. Но куда бы мы ни попали. Aber egal wohin wir auch мы kommen. Мы возьмем, знаете кого? Wisst ihr, wenn wir mitnehmen? С собой. Mit uns. Себя самого. Uns selber. Sich selber. Возьмем всегда с собой себя. Also wir werden immer sich selber mitnehmen. И на следующее утро в новой стране. Und am nächsten Morgen im neuen Land. В новой постели. Im neuen Bett. Может даже с новым каким-то человеком. Vielleicht auch mit einem neuen Menschen im Bett. Ты обнаруживаешь. Wirst du feststellen. Я это я. Ich bin ich. Я все еще вижу этими глазами все. Also ich sehe immer noch mit denselben Augen. У меня все те же мысли. Ich habe immer noch dieselben Gedanken. Я все такой же сварливый. Ich bin immer noch so streitsüchtig. Я везде еще вижу недостатки. Also ich sehe immer noch überall Mängel und Fehler. И через пару дней это новое, оно вот здесь уже встанет. Und nach paar Tagen ist dieses Neue nicht mehr gut genug. И мы обнаруживаем, что мы там же. Und wir stellen fest, dass wir immer noch dort befinden, wo wir waren. Изменили обстановку. Obwohl wir den Umstand gewechselt haben. Но я все еще я. Aber ich bin immer noch ich. Amen. Amen. Вот эта ситуация повторяется и повторяется. Und думают, diese Situation wiederholt sich und wiederholt sich und die Menschen denken sich. Но даже на небо ты возьмешь сам себя. Und auch in den Himmel nimmst du dich selbst mit. Вот когда мы придем на небо. Also wenn wir in den Himmel kommen. У нас будут те же глаза. Werden wir dieselben Augen haben. И тот же разум. Und denselben Verstand. Я буду также понимать все, как я сейчас понимаю. Ich werde genauso verstehen, wie ich das jetzt verstehe. И у нас не будут другие мозги. Wir werden keinen anderen Verstand haben. Если человек пропустил здесь жизнь. Wenn der Mensch hier das Leben verpasst hat. И он проспал что-то. Und er hat etwas verschlafen. А он на небесах уже будет тоже спать. Der wird auch in dem Himmel noch schlafen. Ja, придет такой, Иисус здесь, хорошо. Der kommt so hin und sagt, oh, Jesus ist hier, alles ist super. Наконец-то я понял, он есть. Also endlich einmal habe ich begriffen, der ist da, den gibt Петр, es. Да, Петр сидит. Oh, okay. Ja, der Petrus sitzt dort. А что делать? Und was soll man jetzt machen? Пойду я покушаю. Also ich gehe mal was essen. А потом посплю. Und dann schlafe ich mal eine Runde. И так он проспит пол вечности. Und so wird er wahrscheinlich die halbe Ewigkeit verschlafen. Наверное, будет такой район, спальный район в небесах. Es wird wahrscheinlich so ein Schlafgebiet geben im Himmel. Надеюсь, ты туда не попадешь. Ich hoffe, du wirst dort nicht kommen. Я не хочу туда. Also ich will nicht dorthin. Небеса. Denn der Himmel, denn der Himmel bedeutet Kraft. Это активность. Das bedeutet Aktivität. Это творчество. Das ist Meisterhaftigkeit. Amen. Amen. Amen. Ты не жирафов кормить там приедешь. Also du wirst dorthin nicht kommen, um die Giraffen zu füttern. Amen. Amen. Но для того, чтобы там жить, радоваться, творить. Sondern um dort zu leben, etwas zu schaffen und dort sich zu freuen. И начало мы здесь делаем. Und den Beginn, den Anfang machen wir hier. Amen. Amen. Здесь. Also wir machen das hier. Okay. Okay. Иисус, он искупил нас. Und Jesus hat uns erlöst. И он страдал физически, чтобы ты не страдал физически. Und er hat physisch gelitten, damit du physisch nicht leiden musst. Он страдал душевно, чтобы, er hat seelisch gelitten, чтобы мы не имели душевных болезней, проблем. Damit wir keine seelischen Krankheiten und keine seelischen Probleme haben. И он прошел через эту смерть, чтобы ты воскрес для него. Und er ist durch diesen Tod durchgegangen, damit er für dich auferstehen чтобы konnte. Твой дух воскрес. Also damit dein Geist auferstehen kann. Для Бога. Für Gott. И нам нужно пройти сквозь крест. Und wir müssen durch das Kreuz hindurch. И попасть в избыток. Und dort in diesen Überfluss zu gelangen. Иисус говорит, давай еще раз включим Иоанна 10:10. Lass uns noch mal Johannes 10:10 einschalten. Говорит, вор приходит, чтобы украсть. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Вот вор есть вор. Also Dieb ist Dieb. А Иисус говорит, я пришел. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. То есть, смотри, есть вор. Schau hier, es gibt einen Dieb. Это то, что ворует в нашей жизни и создает дефицит. Das ist das, was aus unserem Leben was raubt und einen Mangel schafft. То есть дефицит. Есть то, что ворует качество твоей жизни. Also es gibt etwas, was die Qualität deines Lebens aus deinem Leben stiehlt. Если есть дефицит. Wenn du Defizit hast. Послушай, дефицит эмоций. Also zum Beispiel Defizit an Emotionen. Дефицит энергии. Also Defizit an Energie. Такой вот слабый всегда. Also du bist immer so schwach. Okay. Okay. Это означает, что кто-то украл. Also es bedeutet, dass es jemand dir gestohlen hat. Что-то украло у тебя эту энергию. Also etwas hat diese Energie bei dir gestohlen. Если у тебя нет времени. Wenn du keine Zeit hast. Это значит, что кто-то украл время. Das bedeutet, dass jemand diese Zeit bei dir gestohlen hat. Что-то пришло в твою жизнь и украло у тебя это Also время. Etwas kam in dein Leben hinein und hat das gestohlen. И Кто-то что-то ворует. Und jemand oder etwas stiehlt. Энергию жизни. Also die Energie des Lebens. Время твоей жизни. Да, die Zeit deines Lebens. Они воруют эти вещи, которые у нас бывают. Also diese Dinge stehlen das, die bei uns im Leben sind. И человек начинает выживать вместо того, чтобы жить. Und der Mensch fängt an, nur zu überleben, anstatt zu leben. Какие же воры это бывают? Also welche Diebe sind das? Нам нужно распознать вора. Also wir müssen den Dieb erkennen. И забрать у него то, что он украл. Und ihm wieder das wegzunehmen, was er bei uns gestohlen hat. Что крадет энергию твою? Also was stiehlt deine Energie? Это бывают мысли. Da sind oftmals die Gedanken. Vampire. Vampire. Мысли. Die Gedanken. Присосалась мысль. Und es kommt ein Gedanke, also so ein aufzwingender Gedanke. Und es saugt deine Energie aus. Du kannst sogar nicht mehr schlafen. Oder irgendwelche Gefühle. Das können auch Vampire sein. Deine Gefühle. Also irgendwelche negativen Dinge. Und es gibt auch negative Menschen. Du hast mit jemandem 5 Minuten sich unterhalten und du fühlst, du willst nicht mehr leben. Du hast keine Lust mehr zum Leben. Weil das Menschen sind, die Vampire sind. Verstehst du? Кто-то высасывает из тебя эту энергию жизни. Und jemand saugt diese Energie aus dir raus, Energie des Lebens. Крадет у тебя. Es stillt von dir. А кто крадет время? Und wer stillt deine Zeit? Время жизни. Also die Zeit deines Lebens. Это главный капитал, который у нас есть. Das ist der größte Kapital, was wir überhaupt haben. Но суета какая-то, она проглатывает это. Aber irgendeine Hektik, das verschluckt diese Zeit. И вот ты уже чувствуешь, и там не хватает, здесь не хватает. Und so fühlst du schon, dort fehlt es dir. И потому что нет приоритета. Weil man keine Prioritäten hat. Ты не поставил себе главное и неважное. Du hast nicht die Sachen auf das Wichtigste und auf das Nebendrange geteilt und gestellt. И самый большой вор времени это хаос. Und der größte Dieb der Zeit ist Chaos. Chaos. Ist Chaos. Amen. Amen. У тебя вдруг появляется время, когда ты расставил все на места. Und plötzlich bekommst du Zeit, wenn du alles auf seinen Platz gestellt hast. И когда Иисус говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь. Und als Jesus sagte, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Это не красивая фраза. Das ist keine schöne Phrase. Это просто реальный факт. Das sind einfache reale Fakten. Он возвращает нам здравые мысли. Er gibt uns wieder gesunde und vernünftige Gedanken. Он разоблачает мысли вампиры. Und er deckt auf die Gedanken des Vampirs. Он разоблачает чувства вампиры, которые сосут из тебя. Also er deckt auf diese Vampirgefühle, die dieses Leben aussaugen. Иисус приходит, и ты получаешь откровение. Это человек негативный. Не надо с ним общаться. Jesus kommt in dein Leben hinein und du bekommst eine Offenbarung, dass du mit diesem Mensch-Vampir nicht mehr dich unterhalten sollst. Ты отрезаешь себя от этих кровососов. Also du schneidest dich ab von diesen Blutsauger. Которые в мыслях. Die in deinen Gedanken sind, in deinen Gefühlen und auch in deiner Umgebung. Und dann kommt es zu Energie. Откуда? Woher? Weil Jesus kam. Er hat deine Gedanken erleuchtet und du hast verstanden. Wow! Wow. Эта мысль, она не от Бога. Also diese Gedanke ist nicht von Gott. Эта мысль разрушительная. Also dieser Gedanke ist zerstörerisch. Okay, как дьявол пришел к Адаму и Еве, помните? Okay, wie der Teufel damals gekommen ist zu Eva und Adam. И они поняли, что вот они голые. Und sie haben begriffen, dass sie nackt sind. Откровение великое пришло. Oh, das war eine große Offenbarung, die sie bekommen haben. Und plötzlich haben sie den Frieden mit Gott verloren. Потеряли мир друг с другом. Die haben den Frieden miteinander verloren. И первая смерть пришла, один брат убил другого. Und der erste Tod kam in die Welt. Ein Bruder hat den anderen umgebracht. Если бы они тогда распознали, что эта мысль, она от дьявола. Wenn sie damals aufgedeckt hätten, dass dieser Gedanke vom Teufel ist. Может быть, мы сегодня еще жили бы в раю? Vielleicht hätten wir noch heute im Himmel gelebt, also im Paradies. И у тебя появилась теперь жизнь. Und du hast jetzt ein Leben bekommen. И потом появляется избыток. Und dann kommt es zu Überfluss. Когда ты живешь в жизни, потом приходит избыток. Wenn du erst im Leben lebst, dann kommt auch der Überfluss dazu. Люди замечают это. Die Menschen bemerken das. Это называется успех. Das bedeutet Erfolg. Das heißt Erfolg. Люди все хотят жить с избытком, но они говорят про это слово успех. Also die Menschen wollen alle ein Leben im Überfluss haben, aber sie nennen das als Erfolg. Erfolg. И люди в мире, они говорят, мы хотим успех. Also die Menschen in der Welt sagen, wir wollen Erfolg haben. То есть они хотят жить с избытком. Also sie wollen dieses Leben im Überfluss haben. И вот есть путь к жизни с избытком. Und es gibt einen Weg zum Leben im Überfluss. Это курс. Das ist ein Kurs. Давай мы вот включим наш уже стоит. So. Наша предикт-серия называется «Держать курс». Also unsere Predigtserie heißt Kurs halten. Вот есть курс. Also es gibt einen Kurs. Есть компас. Und es gibt einen Kompass. Нету 100 путей к успеху. Also es gibt keine 100 Wege zum Erfolg. Нету 100 путей к успеху. Es gibt keine 100 Wege zum Ziel. К жизни с избытком. Also zum Leben im Überfluss. Многие искренне верят, что они на правильном пути. Also manche denken aufrichtig, dass sie auf dem richtigen Weg sich befinden. Они верят в Иисуса. Also sie glauben an Jesus. Они придерживаются заповедей. Sie halten sich an die Gebote. Они даже могут ходить в церковь. Sie können sogar in die Gemeinde kommen. Но вдруг они обнаруживают. Aber plötzlich entdecken sie und stellen fest, Moment, in irgendeinem Moment, кризис, das ist gewöhnlich in einer Krise, sie entdecken, dass es keine Fortschritte gibt. Als ob sie drumherum gehen, вокруг своей цели, also sie laufen um ihr Ziel herum, aber erreichen dieses Ziel nicht. Они топчутся на месте. Also sie stampfen auf demselben Platz. Это произошло какое-то искажение курса. Es kam durch die Verzerrung des Kurses. Kurs will, die hatten einen Kurs, die haben ein Ziel gehabt. Но произошло искажение. Aber es kam zu Abweichung. Искажение. Es kam zur Abweichung. Я как-то гулял в лесу. Ich bin mal im Wald spazieren gegangen. У нас там есть канал. Wir haben dort einen Kanal. Я думал, что я иду параллельно каналу. Ich habe mir gedacht, ich laufe parallel zum Kanal. Я был в лесу. Ich war im Wald. Я был уверен. Ich war so überzeugt, я иду параллельно каналу. Dass ich parallel zum Kanal laufe. И у меня была цель. Und ich hatte ein Ziel. Но когда я вышел, через полчаса, aber wo ich nach einer halben Stunde rauskam, до канала было, наверное, 5 километров. Bis zum Kanal waren ungefähr 5 Kilometer. Потому что я вначале сделал искажение пути. Weil ich am Anfang des Weges mich also abgewichen bin. И я не заметил этого. Und ich habe das nicht gemerkt. Давайте сделаем эксперимент. Можно с вами? Also lass uns mal ein Experiment machen. Okay? Erlaubt ihr mir das? Эксперимент, да? Also ein Experiment mit euch. Закройте все глаза свои. Bitte schließt alle eure Augen. Просто закройте все глаза. Also schließt alle eure Augen einfach. А теперь покажи. Und jetzt zeig mir mit geschlossenen Augen, wo sich Nord befindet. Also nach deiner Meinung. Also wo ist Norden nach deiner Meinung? Also bitte erhebt deine Hand und zeig mir, wo ist Norden? Also bitte noch, also denk genau nach. Большинство не знает. Also die Mehrheit weiß es nicht. Lass noch deine Hand. Aha. А теперь откройте глаза, посмотрите. Und jetzt macht eure Augen auf und schaut. У вас в основном в небе где-то север. Also hauptsächlich zeigen alle in den Himmel. Also alle zeigen in den Himmel, dass es dort Nord север, ist. Там. Also bei manchen ist dort Norden. У кого-то там был север. Bei manchen dort. Где-то там север. Oder dort. Слушай, я не знаю, где север. Hör zu, ich weiß es nicht, wo der Norden sich befindet. Но если я возьму компас, aber wenn ich einen Kompass in die Hand я nehme, тебе покажу, где истинный север. Dann werde ich dir zeigen, wo tatsächlich der Norden sich befindet. Amen. Вот так каждый из нас думает, вот там где-то. Und so вот denkt jeder von uns, dass es sich dort oder dort befindet. Но есть одна вещь, которая показывает настоящий север. Aber es gibt nur ein Ding, was tatsächlich den Norden zeigt. Это называется компас. Und das heißt Kompass. Я обнаружил одну вещь. Ich habe eine Sache entdeckt. Что компас подвержен искажениям. Dass auch ein Kompass Abweichungen unterliegt. Представляешь? Stell dir vor. Компас сам по себе он не изменяется. Also Kompass an sich, das verändert sich nicht. Вот сама истина, она остается непогрешимой. Also die Wahrheit an sich, die bleibt ohne Fehler. Но. Aber. Когда компас подвергается внешним aber wenn der Kompass den äußeren Umständen von äußeren Umständen beeinflusst wird, например, ты заходишь в дом, also zum Beispiel du kommst in ein Haus hinein, ты заходишь с компасом в свою квартиру, also du kommst mit Kompass in deine Wohnung hinein, и ты видишь, как стрелка дергается, und du siehst, wie der Pfeil hin und her wackelt, стрелка она меняет свое положение, also der Pfeil, das verändert seinen Stand, потому что у твоей квартиры есть свое магнитное поле, denn deine Wohnung hat ihr eigenes Magnetfeld. И вдруг компас чуть-чуть изменился. Und plötzlich verändert sich ein wenig der Kompass. Потому что там есть в твоей квартире есть магнитное поле. Denn in deiner Wohnung gibt es ein Magnetfeld. И вот как в жизни, истина, она остается неизменной. Und so verläuft sich das im Leben auch. Die Wahrheit bleibt unveränderbar. Но люди адаптируют эту истину под себя. Aber die Menschen adoptieren diese Wahrheit an sich, also unter sich, so искажение. Wie sie es wollen. Und so kommt es zu diesen Abweichungen. Also deswegen kommt es zu Abweichungen vom Kurs. И когда мы находимся под влиянием какой-то компании людей, und wenn wir unter dem Einfluss von irgendwelchen Menschen uns befinden, каких-то субкультур, oder von irgendwelchen Subkulturen, твой компас будет дергаться. Dein Kompass wird hin und her wackeln. Даже в собственной семье. Sogar in der eigenen Familie. Мы можем получить искажение истины. Können wir sogar diese Abweichung der Wahrheit bekommen. И то, что ты там слышишь, оно может отклонить твою стрелку. Und dort, was du hörst, kann auch dein Pfeil irgendwo abweichen. И еще есть источник искажения. Und es gibt noch eine Quelle der Verzerrung oder der Abweichung. Компас становится просто как какая-то вот кукла, которую можно манипулировать. Der Kompass wird wie zu einem wird so eine Puppe, die man manipulieren kann. Если был бы у меня сейчас магнит и компас. Also wenn ich jetzt Magnet hätte und einen Kompass. Я бы показал тебе. A Magnet, dann hätte ich das dir gezeigt. Магнитом ты можешь управлять компасом. Mit Magnet kannst du Kompass leiten und kannst ja dahin leiten, wo du willst. Магнит, он будет вертеть стрелку, как ему угодно. Also der Magnet wird den Pfeil so rumdrehen, wie es will. Понимаешь? И у нас есть вот такие сильные очень вещи в жизни. Weißt du, und wir haben in unserem Leben solche starken Dinge, которые могут повернуть истину вообще в противоположную сторону. Die Wahrheit komplett in die entgegengesetzte Richtung drehen können. Я это видел иногда. Ich habe das manchmal gesehen. Когда у кого-то сильное чувство. Wenn jemand ein sehr starkes Gefühl hatte. Oh, у меня любовь, он говорит. Er sagte, ich habe eine Liebe. Я такую любовь сейчас имею. Ich habe so eine Liebe jetzt. Но у тебя есть жена, я говорю. Aber ich sage ihm, du hast jetzt auch eine Ehefrau. Ну что, я зато люблю новую женщину. Na und ich liebe dafür aber neue Frau. И Бог дал мне эту женщину. Und Gott hat mir diese Frau gegeben. Я знаю это от Бога. Ich weiß es von Gott. Я знаю, что это не от Бога. Ich weiß, dass es nicht von Gott ist. Почему? Wieso? Потому что есть компас. Weil ich einen Kompass habe. Das ist истина. Ich habe die Wahrheit. Но у меня чувства. Aber ich habe doch Gefühle. Да, у тебя есть чувства. Ja, du hast Gefühle. Это магнит за компасом. Das ist der Magnet hinter dem Kompass. Ты можешь повернуть, как хочешь, этот магнит. Und du kannst diesen Kompass durch den Magnet so drehen, wie du es willst. И истина будет показывать в тебе в противоположную сторону. Und die Wahrheit wird komplett in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Но это не та истина. Aber das ist nicht die Wahrheit. Okay, понимаешь? Verstehst du mich? Стрелка подчиняется магниту. Weil der Pfeil unterliegt dem Magnet. Есть такие сильные переживания. Es gibt solche starken Erlebnisse. Какая-то горечь. Oder irgendeine Bitterkeit. Просто вот человек какую-то горечь переживает. Also der Mensch erlebt irgendeine Bitterkeit. Какая-то банальная обида. Irgendeine banale Kränkung. И все, и для него истина уже вообще в другом месте. Und für ihn ist die Wahrheit komplett am anderen Ort. Или гордыня. Oder Stolz. Много Hochmut. Раз. Много раз. Also mehrmals. Христиане, которые следовали правильным курсом. Also die Christen, die dem richtigen Kurs gefolgt sind, die haben einen Kompass gehabt. Знали, где истинный север. Also die wussten, wo der echte Norden ist. Но гордыня. Aber der Hochmut повернула эту стрелку вообще в противоположную сторону. Hat diesen Pfeil komplett in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Итак, друзья, у нас есть сильные эмоции. Also meine Freunde, wir haben starke Emotionen. Это как магнит, который может вертеть истины. Und das ist der Magnet ähnlich, der in jede Richtung drehen kann. У нас есть компания, общение. Wir haben Leute, die uns umgeben. Wir haben Gemeinschaft miteinander. И это атмосфера, магнитное поле, которое тоже влияет на твою истину. Und das ist die Atmosphäre, dieses Magnetfeld, was auf deine Wahrheit Einfluss hat. Но так важно держать курс. Aber es ist so wichtig, doch den Kurs zu halten. Всегда все еще сверять себя с компасом. Also immer sich noch mit dem Kompass vergleichen. Есть компас, но нужно сверять себя с компасом. Es gibt einen Kompass, aber du sollst dich vergleichen mit diesem Kompass. Amen. Prüfen. Есть желание идти за этим компасом, да. Es gibt einen Wunsch, diesem Kompass zu folgen, ja. Но желание будет испытано на прочность. Aber der Wunsch wird auf die Festigkeit geprüft. У каждого из нас. Bei jedem von uns. Будет проверяться прочность. Wird die Festigkeit geprüft. Однажды Иисус сказал одному молодому человеку. Eines Tages hat Jesus einem jungen Mann was gesagt, который сильно хотел идти за Иисусом, der unbedingt Jesus nachfolgen wollte. Он говорит, Господи, могу ли я идти за тобой? Er sagt, Herr, kann ich dir nachfolgen? Я пойду за тобой везде, куда бы ты ни пошел. Ich werde dir nachfolgen, egal wohin du gehst. Такая хорошая цель, идти за also, Иисусом. Also so ein wundervolles Ziel, ihm nachzufolgen. Super, super, super. Also ein super Ziel. А Иисус говорит, aber Jesus sagt ihm, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда. Also die Füchse haben ihre Unterschlüpfe und die Vögel haben ihre Nester. А Сын человеческий не имеет где преклонить голову. Aber der Sohn Gottes hat nirgendwo einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. И вдруг этот мальчик так сразу потух. Und plötzlich ist der junge Mann traurig geworden. Потух и отпал. Und ist abgefallen. Почему? Wieso? Also, он рассчитывал на комфорт. Weil er damit gerechnet hat, dass er jetzt ein komfortables Leben hat, наверное, mit ihm. Наверное. Wahrscheinlich. Но Иисус честно говорил с ним. Aber Jesus hat mit ihm aufrichtig geredet. И он поставил его в известность, что идти за ним это не всегда хорошо. Und er hat ihm gleich gesagt, dass es nicht immer komfortabel und bequem ihm nachzufolgen. Also er wusste, dass der junge Mann noch nicht reif geworden ist, ihm nachzufolgen. Und dass er vom Kurs abkommen wird. Und deswegen hat er ihn über diese Verantwortung gewarnt und hat ihm gesagt, was auf ihn wartet. Когда однажды Павел взял с собой Марка в путешествие, als der Paulus Markus mit sich mitgenommen hat auf die Reisen, Марк пищал от удовольствия. Also der Markus hat gejauchzt vor Freude. Он так радовался этим приключениям. Er hat sich so gefreut auf dieses Abenteuer. Апостол Павел. Apostel Paulus. Там мертвые воскрешают. Der die Toten auferstehen lässt. Там все аплодируют. Alle schenken ihm Applaus. Конечно, хорошо быть с таким апостолом. Natürlich ist es gut, mit so einem Apostel zu reisen. И когда однажды вот он все-таки усек, что Павел это проблема. Und als er eines Tages doch mitbekommen hat, dass der Paulus ein Problem darstellt, Павел, это, оказывается, не аплодисменты, dass der Paulus nichts mit Applaus zu tun hat, что Павла иногда пинают люди, dass die Menschen manchmal der Paulus auch treten, Павла иногда камнями побивали, dass der Paulus manchmal auch gesteinigt wird, и потом за ним надо было убирать, и надо было что-то с ним делать. Und danach musste man alles aufräumen, man musste etwas mit ihm machen, помогать ему, man musste ihm helfen, перевязывать ему, man musste ihn dann verbinden, кушать ему, готовить, им Essen zu kochen, стирать за ним, hinterher zu waschen. И он сказал, чао-чао, adios. Hat er gesagt, чао-чао. И ушел. Und ist weggegangen. И мы читаем об этом, как Павел говорит. Und wir lesen darüber, wie der Paulus hier sagt. Деяния 15 глава, можем просмотреть? Das ist aus Apostelgeschichte 15. 37-39 стих. Das sind von dem Vers 37 bis 39. Barnabas aber rief dazu, den Johannes, den Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Weg gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Schau her, Markus ist vom Kurs abgekommen. Also zuerst war alles so super und gut. Danach hat er verstanden, oh-oh. Also mit Paulus zu gehen und zu reisen, ist nicht so wie mit Mama in der Küche. Da konnte man die Pfannkuchen essen, beim Paulus gab es nichts. И потом происходит это огорчение. Und dann kommt das zu dieser Enttäuschung. Марк сошел с дистанции. Also der Markus ist von dieser Distanz abgekommen. И он потерял этот курс. Weggegangen und hat diesen Kurs verloren aus den Augen. И там появляется Варнава. Und dann kommt dort der Barnabas dazu, der Onkel. И этот дядя говорит, пойдем в другое путешествие. Und dieser Onkel sagt zu ihm, komm, wir gehen auf die andere Reise zusammen. У нас свое путешествие. Also wir haben unsere eigene Reise. И они идут в свое путешествие. Und sie gehen auf ihre Reise. А Павел берет другого человека, выбирает. Und der Paulus wählt einen anderen Menschen und nimmt den mit. И идет по своей цели дальше. Und folgt seinem Ziel weiter. И они поссорились. Und die haben miteinander gestritten. Библия говорит, там произошло огорчение. Also die Bibel sagt, dass es zu einer Enttäuschung, zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Да. Но похоже, что Дух Святой пошел с Павлом. Aber so wie es aussieht, ist der Heilige Geist mit dem Paulus gegangen. Без силы. Und mit dem Silas. А с Варнавой и Марком не пошел. Aber mit Barnabas und dem Markus ist nicht mitgekommen. Потому что мы ничего больше не слышим. Weil wir nichts mehr darüber hören. Про Варнаву и Марка. Weder über Barnabas noch über Markus. Их путешествие вообще нет слова. Also über ihre Reise gibt es überhaupt hier kein Wort darüber. Но почему-то написано про путешествие Луки и Силы. Aber aus irgendeinem Grund steht hier über die Reise von Paulus und von Silas. Weil der Heilige Geist mit ihnen war, so steht es geschrieben. Und Gott war mit ihnen. Und diese anderen beiden, die sind vom Kurs abgekommen. Es ist so leicht, vom Kurs abzukommen. Wenn du deine Vision verlierst, идешь с каким-то дядей Варнавой, du gehst mit irgendeinem Onkel Barnabas, который тебе сопли вытирает, der dir deine Tränen und deine Rotzen abputzt, песенку на ночь колыбельную споет der тебе, dir dann ein Gute-Nacht-Lied durchsingt. Но однажды Марк повзрослел. Aber doch ist Markus eines Tages reif geworden. И так хочется верить, что все Марки повзрослеют. Und man möchte sich so wünschen und glauben, dass alle Markusse mal reif werden und wachsen. И когда Павел сидел в тюрьме, und als der Paulus im Gefängnis gesessen ist, он пишет Тимофею об этом самом Марке. Also schreibt er an Timotheus genau über diesen Markus. Говорит, Марка, приведи. Er sagt, nimm Markus zu dir. Он мне нужен. Und bring ihn mit, ich brauche ihn. Для служения. Für den Dienst. Однажды произошло взросление. Und eines Tages kam es zu diesem Erwachsensein. Это была реабилитация Марка. Das war die Rehabilitation von Markus. И мы дисквалифицируем сами себя, если мы сходим с дистанции. Also wir disqualifizieren uns selber, wenn wir von dieser Distanz, von diesem Kurs weggehen, abkommen. Когда же мы взрослеем? Aber wann werden wir denn erwachsen? Дух Святой опять напоминает нам. Dann erinnert uns wieder der Heilige Geist. Und er nimmt uns wieder zu demselben Dienst. Nicht zu irgendeinem neuen Dienst, sondern zu demselben Dienst. Говорит, und er sagt, jetzt geh schon wieder zum Paulus und diene ihm. Und diese Chance gibt der Heilige Geist, um diesen Fehler zu korrigieren, um diesen Kurs wieder auszurichten. Мы сейчас будем принимать причастие. Wir werden jetzt am Abendmahl teilnehmen. Это сила. Und diese Kraft. Компаса. Das ist die Kraft des Kompass. Да. Kompasses. Ты можешь двигаться всегда. Du kannst dich immer bewegen. Ко Христу. Zum Kreuz. И знать, что это компас. Um zu wissen, dass es ein Kompass ist. Okay. Там есть всегда правда. Dort gibt es immer die Wahrheit. Там есть истина. Dort ist die Wahrheit. Я иду ко Христу. Also ich gehe zum Kreuz. Я снимаю свое я. Ich ziehe mein Ich aus. Я прохожу сквозь крест. Ich gehe durch das Kreuz durch. И я прохожу в избыток. Und ich komme zum Überfluss hin. Amen. Amen.